Gefängnis bestimmt für jedes Deutsche Ohr. Da ist der Fürth und euch endlich weggekommen. Versucht es nur und bringt euch jetzt empor. Leben und für das Leben unser.